Kapitel 6 Diebstahl. Wir sind mit den Dreharbeiten fast fertig. Wir müssen noch ein paar Szenen im Studio drehen und zwei oder drei am See. Das schaffen wir, sagt Schmitz. Und dann geht's ans Schneiden und Montieren. Und morgen fangen wir wieder mit Köln-Siebe an, sage ich lustlos. Auch René hat keine Lust. Aber das ist eben unser Job. Im Moment noch. Wie immer kommen Luca und ich kurz nach Mitternacht ins Studio. Wir bereiten alles vor. Ich gehe noch zwei Stühle aus dem Keller holen. Auf der Treppe ist es dunkel. Ich mache das Licht an. Da, ein Schatten. Ist da wer? Rufe ich. Keine Antwort. Ich höre die Haustür zuschlagen. Ich laufe ins Studio. Da war einer, rufe ich den anderen zu. Wo? Fragt Luca. Jetzt ist er weg. Aha. René und Tom glauben mir nicht. Wirklich? Wer soll denn um diese Zeit im Haus sein? Fragt Tom. Das hast du nur geträumt. Du bist einfach müde. Geträumt? Ich weiß nicht. Aber wir haben keine Zeit für Diskussionen. Nach ein paar Minuten heißt es wieder, Kamera läuft. Morgens um 5:30 bin ich immer noch im Studio. Ich habe hier geschlafen, auf der Couch. 3 Stunden. Luca und René haben gar nicht geschlafen. Tom ist schon gegangen. Huppertz kommt um 6. Eva steht neben mir und schminkt mich. Braun gebrannt und gut erholt, wünscht der Chef einen wunderschönen guten Morgen. Dann kommt er zu mir. Na, Marion, schöne Ferien gehabt? Du siehst ein bisschen müde aus, muss ich sagen. Der erste Morgen, Herr Huppertz. Wie war denn Ihr Urlaub? Sardinien, Sonne, Meer, tolle Partys. Perlustra habe ich getroffen, den Chef von Nebiaset. Lebt er noch? Na und wie? Um 7 geht es wieder los. Auch Martin, der Beleuchter, ist heute da. René Schmitz lächelt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da sind wir wieder, nach der langen Sommerpause. Kölle om Sibbe, jude morge, guten Morgen. Und ich, auch ich lächle. Das ist mein Job hier. Um 10 ist unsere Sendung zu Ende. Huppert sieht böse aus. Haben wir während der Sendung etwas falsch gemacht? Aber es geht nicht um uns. Mein Portemonnaie ist weg, schreit er. Da waren 10.000 Euro drin. In bar? Fragt René. Ja, die brauche ich heute Mittag für... Er spricht nicht weiter. Er sucht im Studio, in der Garderobe. Er steckt immer wieder die Hände in die Hosentaschen, in die Jackentaschen. Er findet es nicht. Im Auto hatte ich es noch. Die Sache ist doch klar, Onkel Arno, sagt Martin. Das Portemonnaie hat einer geklaut. Ruf doch die Polizei. Die Polizei? Da hast du recht. René Schmitz stellt sich vor ihn. Aber Herr Huppertz, die Polizei? Nach all den Jahren zusammen, wie können Sie denken? Nichts zu machen. Huppertz hat schon sein Handy in der Hand und wählt die 110. Wie im Fernsehen. Die Polizeiwache ist in der Nähe. Nach 5 Minuten sind die Beamten da, ein Mann und eine Frau. Sie durchsuchen alles, auch unsere Jacken und Taschen. Die Polizistin fragt, wem gehört die Jacke hier? Das ist meine, antwortet Luca. Er ist blass. In der anderen Hand hält die Polizistin ein dickes, schwarzes Portemonnaie. Sie glauben doch nicht, ich habe... Die Antwort der Polizistin ist kurz. Sie kommen dann bitte mit auf die Wache. Huppertz steht vor den beiden und sieht Luca an. Du? Fragt er traurig. Es scheint ihm leid zu tun. Ich kann es nicht glauben. Luca soll ein Dieb sein? Jetzt muss ich an Eva denken. Der Huppertz ist schlau, sehr schlau, sagt sie immer. Schlau wie ein Fuchs. Plötzlich ist mir alles klar. Moment, sage ich. Ich will mit auf die Wache kommen. Immer wieder erkläre ich es ihnen. Luca ist kein Dieb. Huppertz hat das Portemonnaie in Lukas Jacke gesteckt. Der Schatten gestern Abend auf der Treppe, das war Huppertz. Er hat uns zusammen gesehen und Luca soll nun dafür bezahlen, dass er mit mir zusammen ist und dass wir einen Film in Huppertz Studio drehen. Aber das wusste er doch, oder nicht? Fragt die Polizistin. Nein, er wusste nur von René Schmidts Projekt. Von Luca und mir wusste er nichts. Sie meinen also, Arno Huppertz hat aus Eifersucht einen Diebstahl vorgetäuscht? Genau das meine ich.